Ein weiterer Song, Angel Eye, auf eurem Album. Das klingt ja im ersten Moment nach Songs, nach alten Schlagerklassikern à la Midnight Lady von Roland Kaiser. Ihr könnt mir gleich verraten, ist es so etwas, aber in modern? Und warum haben solche Songs mit so einem Titel, der ja auch zum Träumen im ersten Moment einlädt, warum haben die immer noch ihre Berechtigung, auch im modernen Schlager? Es hat deshalb die Berechtigung, weil der Schlager ja sehr modern geworden ist und heute ja so offen ist, man kann alles im Schlager verbraten, ja, jedes schöne Wort. Und Angel Eye war eigentlich ein schönes, das haben wir genommen, weil das ein schönes Wort ist. Ja. Das ist ein schönes Wort und das sagt man doch, du sagst, kannst ja sagen Schatz oder bla bla bla oder Mäuschen, wie sagst du zu deiner Frau? Angel Eye. Nein, aber ich muss sagen, wir sind beide Kinder der 80er und wir haben natürlich damals die Musik geliebt und natürlich 24 Stunden auch gehört aus jedem Register, von jedem Künstler und dementsprechend als Modern Talking Fans hört man auch zum Beispiel so einen Angel auch ganz gerne.